Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Heute Nacht mit Musik aus der Türkei. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. We'll be right back. Der Geist von Link Ray durchweht dieses Instrumental der Istanbuler Band Replikas. Zift heißt das Instrumental angemessenerweise, zu Deutsch Teer, wie in heiß, monochrom und zähflüssig. Das Stück ist nicht unbedingt repräsentativ für die Replikas. In den meisten anderen ihrer Nummern gibt's deutliche Spuren der heimatlichen Musiktradition. Gesungen wird in türkischer Sprache. Die in türkischer Musik ganz gängigen asymmetrischen Taktarten tauchen auch in den Replikas-Nummern immer wieder auf und ihre Melodien klingen meistens deutlich orientalisch. Genauso selbstverständlich sind aber Elemente angloamerikanischer Rockmusik integriert, Reminiszenzen an Link Ray etwa, ein plötzlich erscheinender Bläsersatz, der an die Frühphase der Band Chicago denken lässt, oder die allgemeine Klang- und Aufnahmeästhetik von Gitarren und Schlagzeug. Die mal filigranen, mal brachialen Gitarrenwände kommen bei der letztjährigen Debüt-CDs der Replikas optimal zur Geltung, was wohl auch an der Expertise des US-amerikanischen Produzenten Wharton Tears liegt. Den kennt man nämlich als Tonkutscher und Produzenten von Gitarrenexzess-Spezialisten wie Glenn Branca, Sonic Youth und Dinosaur Jr. Was heißt das Album der Replikas aus dem Jahr 2005? Geschrei. Aus der Türkei geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit Musik aus dem Jahr 2005, traditionellen Melodien, teils Eigenkompositionen. Anadolu Pop hieß die Platte. 1995 wurde sie erfreulicherweise auf CD wiederveröffentlicht und zwei Nummern waren gerade daraus zu hören. Zuletzt eine Nummer, die fast wie ein Grateful Dead-Song anfängt und dann in einen rauen Funk-Rock-Groove übergeht. Der Titel des Instrumentals heißt übersetzt, wie der Tag in Halic zu Ende geht. Halic ist ein Stadtteil Istanbuls. Das Mittelstück der türkischen Rocktrilogie kam auch von diesem Mola-Album, Anadolu Pop heißt es, und das Hammond-Orgel-Trommelduo heißt Lorke. Lorke ist im anatolischen Raum ein häufig vorkommender Mädchenname. Die Melodien, die bei dem Stück von der Orgel gespielt wurden, werden in der traditionellen Darbietung auf dem Blasinstrument Zurna gespielt. Die Duo-Kombination Davul Zurna, also Trommel und Zurna, ist bis heute in ländlichen Gegenden bei allen möglichen Festivitäten zu hören. Los ging die Trilogie mit einem aktuellen Song von der Band Replikas aus dem Istanbuler Stadtteil Beyoğlu. Ömür Savaşçı heißt die Nummer mit dem schönen Streicherarrangement. Ömür Savaşçı heißt so viel wie Lebenszähler. Das Lied handelt vom Tod und der Leere des Diesseits und enthält optimistische Zeilen wie: Mein Herz ist immer leer geblieben, ich kann's keinem erklären, ich habe Kinder und Enkel, aber das Leben ist keinen Atemzug wert und den Tod interessiert das nicht. Replikas heißt die Band, für mich die spannendste Neuentdeckung unter den jüngeren türkischen Rockbands. Das erste Mal fielen die Replikas mir in Fatih Erkan's Dokumentarfilm zur Istanbuler Musikszene auf. Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul heißt der Film mit dazugehörigen CDs. Er wurde im Sommer 2004 gedreht. Das Replikas-Album, von dem dieser Track über den Lebenszähler kam, erschien 2005 und heißt Avas. In diesem Jahr erschien dieser Song auch noch auf einer sehr hörenswerten Türkei-Kompilation des Münchner Trikont-Labels. Beyond Istanbul heißt diese Sammlung. Mehr von den Replikas am Ende der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk etwa ab 3:15. Im nächsten Song geht's um die Sehnsucht eines Menschen nach der Heimat, der Kleinstadt und des Dorfes nämlich, aus dem er kommt. Er ist nach Istanbul gefahren, fühlt sich da aber nicht wirklich wohl. Man wartet auf Nachricht aus der Heimat, ist einsam in der Fremde. Deshalb vergeht die Zeit nicht. Jakub mit Geçmez. Haber gelmez, hasret bitmez, bu şekilde geçmez günler. Haber gelmez, hasret bitmez, bu şekilde geçmez günler. Haber gelmez, hasret bitmez, bu şekilde geçmez günler. Haber gelmez, hasret bitmez, bu şekilde geçmez günler. Haber gelmez, hasret bitmez, bu şekilde geçmez günler. Haber gelmez, hasret bitmez, bu şekilde geçmez günler. Das waren zwei Songs des Sängers und Gitarristen Jakub Traner. Sein Album wurde in Trio-Formation in Seattle, USA eingespielt, mit dem Bassisten Ruchan Üner und verschiedenen Drummern. Bei zwei Stücken saß Daniel Adair von Nickelback am Schlagzeug, beim ersten Song gerade spielte Ziangir Biyikolu Schlagzeug, bei der zweiten Nummer von Jakub Traner der hauptamtliche Drummer der Band Brian Lash. Der erste Song hieß Getschmes und handelt vom Heimweh eines ehemaligen Kleinstädters in der Großstadt. Die Nummer danach trägt den Titel Muhabbet, zu Deutsch Unterhaltung. Der Held des Liedes will ein scheinbar unlösbares Problem durch Trinken und Gespräche vergessen, sein Leid mit jemandem teilen, statt es in sich hineinzufressen. Jakub Traner nennt sein Trio schlicht nach seinem Vornamen Jakub. Das Album, auf dem die beiden Titel zu hören sind, erschien letztes Jahr und heißt Shunu Munu, dies und das. Musik. Die beiden Barbasula-Tracks, die gerade zu hören waren, stammen aber von dem zweiten Album, das die Band für das Istanbuler Label Double Moon eingespielt hat. Es heißt Double Oriental und erschien 2005. Zu hören waren der Track Sipa, zu Deutsch Esel, inklusive der Stimme eines Vertreters dieser sympathischen Vierbeiner. Und danach gab es eine Dub-Version des Songs Gerekli Seller, Dinge, die man braucht. Wie das erste Double Moon Album von Barbasula entstand auch die letztjährige CD in Zusammenarbeit mit dem britisch-jamaikanischen Dub-Produzenten Mad Professor. Sizler, yapımcılar ve kötü nakaratlar Soyunanlar bir mankende bolca Un kapanında var çok koca Prodüktör, tur, yapımcı, tafra Korsan, kasete, sen kafa, yorpa Kötü nakaratlar, çok kötü nakaratlar bol. Kötü nakaratlar, çok kötü nakaratlar bol. Kötü nakaratlar, çok kötü nakaratlar bol. Kötü nakaratlar, çok kötü nakaratlar Yo, telefone bomba ilk kez burada Ortada kalça rating bolca Az sonra, az sonra Sakın kaçırma sen de oyna Birkaç gönülse açık da biraz Ders olsun tüm genç kızlara Sağına bakma solunu boşver Çok koca, çok para Bugün de tatil Dört kişi ekran hepimize katil Karşımda çıtır elimde gofret En iyisi zatla sen kanalı terk et Hoş magazin çok ama boş sohbet Nereye kadar bu gerilim sabret Olacak bir gün geçecek belki bekle Sabret Eskiden bahçeydik Albüm yapmaya karar verdik Bir kez atar bütün kutu marketlerde Olacak herhalde biraz daha Oynatan konuşlar mı kalmayı düşünüyorum Kötü nakaratlar, kötü nakaratlar, kötü nakaratlar, kötü nakaratlar, kötü nakaratlar, kötü nakaratlar, kötü nakaratlar, kötü nakaratlar. Kötü nakaratlar, kötü nakaratlar,

Das war zuletzt eine Fusion aus Roma-Virtuosität und leicht technoiden Beats aus dem Jahr 2003. Techno Roman Project nennt sich der Act. Die Namen der einzelnen Solisten und der Sängerin sind leider nicht überliefert. Zu finden ist die Nummer auf einer Doppel-CD aus England. A Night in Istanbul heißt die Sammlung, mit traditionellen und elektronisch erweiterten Tanznummern, veröffentlicht von dem Label Union Square Music. Davor gab's zwei Ausschnitte aus zwei sehr originellen türkischen Rap-Alben neueren Datums. In beiden geht es Symptome einer oberflächlichen Unterhaltungskultur und Zivilisation. Der erste Rap kam von Umut Ertek und trägt den Titel »Schlechter Refrain«. Produzenten schlechter Popmusik, halbnackte Models und die Verdummungsindustrie der Klatschsendungen diverser türkischer TV-Sender kriegen da ihr Fett weg. Der weibliche Rap danach kam von dem Act Cholera. »Ich fühle, dass ich heute nicht glücklich werde«, lautet die deutsche Übersetzung des Titels, und dieses Gefühl kommt von den Oberflächlichkeiten und Nichtigkeiten der Umgebung. Ausschließlich Musik aus der Türkei gibt's in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk bis zu den Nachrichten um 2 Uhr. Jetzt erstmal noch einen Ausschnitt aus der Zusammenarbeit der Brooklyn Funk Essentials mit dem Ensemble Lacho Taifa um den Klarinettisten Hüsnü Şenlendirici. Bereits 1998 nahmen sie das Album auf, In the Buzz Bag heißt es.